Wir bringen eine stereophone Dokumentation von Peter Leonhard Braun. Catch as catch can. Abend beginnt ohne jedes Geräusch. Kein Schritt, keine Stimme. Funzellicht, abgestandene Luft. Der Saal liegt schal. Es zieht noch nicht mal. Die 1000 leeren Stühle stehen in 10 Reihen von den Wänden zur Mitte. Dann die 3 Meter Sicherheitsabstand. Dann der Ring. Schwarze Eisenpfosten, die Planken in Hüftenhöhe. Darüber eine Schicht Sägespäne und Segeltuch. Das ist das Zentrum. Die Feuerstelle. Um sie werden sie sitzen. Dicht, wie um einen heißen Ofen. Werden in die Flammen starren, in diesen lodernden Vorgang da. Und sich langsam die Hitze in die Hirne ziehen lassen. Sich anzünden und dann die Erregung abbrennen. Bis sie alle schreien. Erloschen liegt das jetzt. Asche. Noch um 20 Minuten vor 8 ist der Saal nichts als ein kalter Kamin. Ein Sekundant schlurft zum Ring, beginnt die Spannschrauben der Seile straff zu quietschen. Licht. Der Ventilator rührt los. Abgegriffene Musik. Einlass. Das Publikum. Zur Eröffnung eine Ladung frisches Fleisch, offene Kragen, breite Jacketts, Jungbullen. Stück zu 3 Mark, billigste Plätze, letzte Reihe hinten. Dann die Männergruppen um die 30, 4 Mark und 5. Dicke Handgelenke, Arbeitsfinger, Sachverständige reden. Sie kennen sich hier aus. Ganz auf fein die Feierabend-Bubis, am Arm die Püppi, Nachtaugen, kurze Röcke, Kneifpopo. Ehepaare, 6,50 Mark. Auto, Geschäft, Urlaub auf Mallorca, sie kaut Radi, er trägt im Pappbecher Bier. Ein Kahlkopf, dottert er rein, 100 Jahre. Spazierstock und Ulster halten ihn zusammen. Die Spillerigen und Mickrigen fallen auf. Sie kommen immer allein. Bürogesichter, Federhalterarme. Freundinnen, zu zweit, sie haben keine Männer. Was sollen sie zu Hause? Und jetzt? 10 Mark. Erste Reihe Mitte. Eine blonde Lawine. Schminke, tupiert, korsettiert. Üppiges Angebot. Durchsage an alle, die Kerle sind. Dazu die gut gebügelten Herren, 2, 3 Amüsiertrupps aus der Provinz, Familie mit erwachsenen Söhnen, ein Bündel Omas, Halbstarkgemüse, eine Prise Tunten, Sportler, Zufallsgäste. Und in den ersten Reihen noch ein bisschen elegante Neugier. Aus. Saal voll. Insgesamt 2 Drittel Männer, nur 1 Drittel Frauen, 2 Drittel junge Leute, nur 1 Drittel alte, 2 Drittel Gruppen oder Paare, nur 1 Drittel Einzelgänger. Und ein Typ herrscht allgemein. Die Kerligen. Die Brustkasten vor sich herschieber, Schulterwieger, Drallblicker, Die Männer mit den Hormonen im Gang. Selbst Grauköpfe haben in Haltung und Bewegung oft eine stramme Ruhe. Dieses Muskel-Selbstvertrauen. Schlag doch mal zu, wirst schon sehen, was passiert. Der Abend ist maskulin. Die Frauen gehören meistens nur dazu, sind bloß mitgenommen. Aber auch wenn sie alleine sitzen, ist es gerade dieses potente Klima, das sie suchen. Sonst wären sie nicht hier. Die Berufe? Stichprobe, quer durch die Reihen gefragt, ganz nach Zufall. Ich bin Bauarbeiter. Ich bin Tischler. Ich Uhrmacher. Gastwirtin. Maschinenbauzeichner. Kohlendreher. Ich bin vom Beruf Dachdecker. Bandarbeiterin. Ich bin Steuerberater. Student. Ich bin Kohlenarbeiter oder Möbeltransporteur. Ich bin berufsmäßig hier. Ich mache anschließend Saalsauber. Kaufmann, Möbelkaufmann. Ich bin Handwerker. Ich bin Feinmechaniker. Auf Chirurgie. Verkäuferin, Beamte, Rentner, Ungelernte. Menschen vor allem, die mit den Händen Geld verdienen. Das ist das Publikum. Stammkundschaft. Ab also. Anfang. Einzug der Gladiatoren. Sie kommen. Im Gänsemarsch. Aus dem Hintergrund des Saals. Voran der Schiedsrichter. Danach jeweils enger Abstand. Die Kämpfen. Lange Reihe. Das geht ganz langsam. Jeden Schritt erfüllt Bedacht. Sie fließen. Stellen beinahe träge einen Fuß vor. Als prüften sie den Halt zuerst und auch den Boden. Bevor der große Körper sein Gewicht darauf gibt und gesichert nachschwingt. Rechts. Links, weiches Schaukeln, so rollen Schiffe durch die Dünung. Eine schwere Flotte zieht zum Ring. Schlachtschiffe. Jeder erklettert bedächtig die vier Stufen, steigt ein, greift mit einer Hand das oberste Seil und dampft im Kreis. Langsam, langsam, bis jeder Anker geworfen hat. Die Armada steht. Vorstellung. Ich stelle Ihnen nun die acht Ringer vor, die sich in diesem Turnier bisher am besten platziert haben. Europameister 1966, Erich Kolczak, Hamburg. Ex-Europameister Hans Hillinger, Österreich. Eine Märchenbuchversammlung. Blonde Recken, Wunderprinzen, düstere Schufte, Menschenfresser, der treue starke Hans und der Bösewicht aus fernen Landen, Riesen, Urwald und der pfiffige Liebling Kaspar. Eine klare Unterscheidung. Lichtgestalten, Nachtgeschöpfe, gut und böse. Mischung aus Kinderträumen, Zirkus, Rummel, Sport und Zoo. Und dem Publikum der erste Gegenwert, das große Gaffen. Jeder tritt vor, zeigt und verneigt sich oder breitet drohend seine Arme. Parade vorbei. Die Flotte dampft zurück in die Garderoben. 14 Turnierteilnehmer, 14 Gebirge aus Knochen, Sehnen, Fleisch und Fett. Die Muskeln ziehen wie Gletscher drüber hin. Geografisch liegen die Gebirge weit verteilt. England, Frankreich, Belgien, Spanien, Ungarn, Österreich und Kanada, Arabien, Japan, USA. Und das allerliebste, Deutschland. Hautfarben, rot, gelb, schwarz, braun und weiß, und Schweizer Käse. Die Gebirge wiegen von ungefähr 2 Zentnern bis zu extremen 320 Pfund. 320. Als erster Kampf Zusammenstoß der zwei Hauptkörpertypen. Der Herkule gegen die runde, dicke Säule. Na los. Ein magisches Bild. Der Saal dunkel, nur die 9 hängenden Scheinwerferaugen starren ihr Licht auf den Ring, trennen ihn heraus und heben ihn. Ein strahlend gedeckter Tisch. Rundherum der noch schlaffe Bauch, zurückgelehnt, brabbelt, schweigt, schluckt Bier, liest Zeitung, wartet. Auf die Mahlzeit. Lieblingsspeise, obwohl es niemals zugegeben wird, Steak. Innen blutig. Dann wird serviert. Die Garderobentür öffnet sich. Die Steaks. Blond gegen kahl. Biedere Züge gegen ein Gesicht voller Schurkerei. Gut rasiert gegen böse Bart. Von der Oberlippe finster um den Mund laufend und spitztückisch nach unten weg. Das Muster steht. Recke kontra Abgefeinten. Kurzmaler. Diese Uhrmarkierung wird durch die Bekleidung unterstützt. Der blonde Recke trägt über seiner ehrlichen Haut die schlichte Windjacke. Offen auf der Brust. Das ist Sport und das ist Sauberkeit. Der Unhold läuft verhüllt. Blutfarbener Bademantel mit gehobenen Schultern. Die Ringer werden nochmal angesagt. Namen, Titel. Aber die Wahrheit lautet Kampf des heiligen Georg mit dem Drachen. Beide begeben sich in ihre Ecke, legen Bademantel und Windjacke ab. Raunen. Da sind sie nackt. Nur noch die weichen Schnürstiefel bis eine Handbreit über Knöchel. Nur noch die Kurzhosen. Faires Schwarz. Vampirrot. Der Schiedsrichter untersucht, ob Schuhösen und Sohlen glatt sind, nichts heraussteht. Besieh die Hände. Die Fingernägel dürfen nicht lang und nicht spitz gefeilt sein. Beide Körper sind zum Staunen. Spezialkonstruktionen der Natur zur Erzeugung von Druck und Zug und Schlag und Wurf und Hebelkraft zum Hinnehmen von Hieberschütterung, hartem Fall und Dehnungsschmerzen. Durch Training fortentwickelt und durch jahrelanges Kämpfen biegsam, ausdauernd und wissend. Physische Genies. Der blonde Kopf ruht auf weiten Schulterbögen. Darunter schwingt der Brustraum noch weiter aus. Prinzip der Kuppel. Stark belastungsfähig. Jetzt das Kernstück, der knorrige Strunk, Hüften, Gesäß. Und dieser Block läuft auf Stämmen in den Boden, die immer stehen, wo sie stehen. Schieb doch mal. Dann schiebst du eine Mauer. Von oben kommt der Blonde. Breit, nach unten schmal. Sein Gegner kommt von unten. Erde. Schon aus den Stiefeln wulsten gelbweiße Muskelkorbflaschen. Die Schenkel explodieren in den Umfang einer Frauentaille, das noch blassrot. Daraus steigt beileibe kein Popo oder dergleichen Zartes. Auch kein Hintern, noch nicht einmal ein Arsch. Daraus steigt eine Landschaft. Und darüber, fleischbehängt, wer soll ihn heben, wuchert ein Kontinent. Eine Walze, fahl, mit Hauch von Rosa, kaum behaart. Der Hals sehr kurz, dick wie sein Oberarm, der wieder dick wie Frauenschenkel. Daraus dann endlich, fast ohne Übergang, der bartumzogene Schädel. Kraftei. Oben scharf rasiert, die Stoppeln werfen bläulichen Schimmer. Wäre das ein Typ für dich? Furchtbar. So bepackt, nicht? Findest du die nur sexy? Ich finde die ausgesprochen fett. Ich finde die nicht etwa gut in der Figur. Die sind muskulös. Das sind nicht nur Muskeln. Dann guck dir doch mal den Bauch, das ist fett. Bauch ist fett, aber sonst? Naja, aber an der Taille siehst du das auch wieder, da überschwappt das Fett. Welchen willst du haben, den Blonden oder? Nee, dann will ich schon lieber den Blonden haben. Dagegen ist der Mann ja eine Flasche. Na, das sind doch Männer. Willst du so ein kleines Strampelchen im Bett haben? Da ist ja das Bett voll. Wo soll ich liegen? Wer urteilt, Ringen ist plumpe Bolzerei, irrt. Ringen ist Denkspiel der Glieder, körperliches Schach. 60 Grundgriffe gibt es. Ihre Abwandlungen laufen in die Tausend und ihre Kombinationen sind unzählbar. Noch nie konnte man zwei Kämpfe sehen, deren Ablauf gleich war. Der Kenner sitzt am Ring wie bei einem Schachbrett. Beobachtet jenseits von Erregung oder schöner Aktion die Folge physischer Gedanken. Die Griffe sind die Züge. Sie meinen selten nur den Augenblick, zielen voraus, 3-4 Griffe weiter, arbeiten, möglichst für den Gegner unerkennbar, auf das Ende. Technik, Stärke, Gewicht, Kondition, Charakter, Reaktionsbegabung, Können, Erfahrung. Sie treten aufeinander zu. Versuchen sich, gegenseitig zu erkennen und aus der Kenntnis dann den anderen planvoll in das Patt oder Matt zu treiben. Und welch ein Abend, wenn zwei Kluge sich begegnen, wenn jeder Griff und Wurf und Sprung und Fall übersetzte Intelligenz sind, wenn Kraft nur Werkzeug wird und man entschlüsseln kann, dass dieser Hebel, jene Schraube Strategie ausdrücken, man das Konzept durchschaut, dessen Ausführung bange fasziniert. Und plötzlich vor dem unabwendbaren Ende, auf dem Höhepunkt, die konsequente Linie bricht, weil das andere Talent doch eine jähe Lösung findet. Ein Fall jede Voraussicht schlägt und das Konzept mit uns selbst fassungslos daniederliegt. Besiegt. Das dann ist ein großer Abend. Das große Publikum dagegen bleibt immer ignorant. Betrachtet niemals einen Kampf von außen, sondern wird von ihm verschluckt. Es hält sich innen auf, sitzt nicht vor dem Ring, sondern steht mittendrin. Sieht nicht den kunstvoll angelegten Schlüssel, eine meisterhafte Schere. Erlebt immer nur den eigenen Mann, bedroht oder selbst bedrohend. Es zahlt, um Partei zu nehmen und sich aufzuregen, um zu hoffen, um zu fürchten, um empört Schmerzen zu ertragen und selbst Schmerzen zuzufügen, um Unrecht zu beschreien, Rache zu üben, um zu stoßen, pressen, schmeißen, um zu hassen. Es zahlt, um zu kämpfen und vor allem, um zu siegen. In der ersten Runde ist das Publikum im Übergang. Die Ringer sind noch zu frisch. Keiner vermöchte jetzt schon, den Gegner ernsthaft zu gefährden. Sie verbrauchen einfach Kraft. Und das alarmiert noch nicht. Das Publikum sitzt lauwarm. Dann aber, langsam, beginnt der Ring zu saugen. Zieht sie näher. Nah. Und die erste Stimme kämpft. Wenn er rüberkommt mit den Beinen, schießt er nach da. Pass auf, pass auf, pass auf, gleich hat er ihn. Naja, jetzt holt er ihn rüber. So, jetzt macht er die Hand los und holt ihn rüber. Kannst du Kopf verlassen, wie letztens. Jetzt hauen wir ihn hin! Los, jetzt! Gib mir ihn! Gib eine Dröhnung jetzt! Lauf erstmal ein bisschen rum und er gibt eine Dröhnung. Schießen ab, feuern auf den Ring. gib ihnen eine! Die Frauen bleiben lange still. Sitzen zunächst fast in Abwehr, schließen ihre Augen, wenn hart geschlagen wird. Und Schmerzen spiegeln sie nur mit Grimassen. Eigenartig ist, dass sie und auch der Männerteil des Publikums, der gleich empfindet, die Schlacht dort oben zum Lächerlichen, in die Komik abzubiegen suchen. Sie reden sich den Ernst dieses Aufpralls aus. Und weil es niemals ernst ist, kann es sie also nie betreffen. Sie kichern, feixen, wiehern, sie lachen sich in die Distanz und damit in Sicherheit. Schön. Rum und rum. Reiß das Ärmchen aus und leg's daneben. Das ist ja wirklich zu komisch. Dreh's Köpfchen ab. So Zähnchen ausgekugelt. Diese kleine dicke Wurst, das ist ja ungeheuerlich, was der macht. Das kann ja alles nicht wahr sein. Dann scheint es aber doch wahr zu sein. Das Lachen trocknet ein, die Stimme wird ruhig. Und auf einmal ist die Distanz weg. Plötzlich sitzt sie nicht mehr draußen, plötzlich ist sie drinnen, verschluckt. Sie nimmt teil. Sehen die schrecklich aus. Da bin ich mal neugierig, wie der da wieder rauskommt. Na, vielen Dank. Guck dir das mal an. Ich würde auch beißen. Warum beißt der nicht? Ich muss gleich mal einen Schnaps trinken. Das wird mir schlecht. Oh. Das ist ja ein Schwein. Wirklich. Ei, das war ja toll. Das war ja wirklich toll. Stopp, Ende der Runde. Pause. Jeder Ringer steht in seiner Ecke. Mund spülen, Schweiß abreiben, der Sekundant massiert. Sich entspannen, durchatmen, tief und warten. Hast du gesehen, wie der ins Handtuch geschnauft hat? Wischen sie sich erst unter dem Arm trocken und dann gehen sie ins Gesicht und dann putzen sie sich die Nase und nächste Runde nehmen sie es wieder. Im Gesicht. Ja. Je mehr das Publikum sich an den Kampf verliert, desto mehr wächst es zusammen. Herkommen, Stellung, Geld gleiten ab. Gut angezogen oder Arbeitskluft hört auf. Sie werden nackt. Genau wie die dort oben. Dass sie vor einer Stunde als Kaufmann oder Klempner in den Saal getreten sind, war. Jetzt herrscht Gegenwart oder ein Prozess der Identifikation. Der ganze Saal wird blond, trägt breite Schultern, hat schauerliche Kraft und nur noch ein einziges schlichtes Ziel, den Kahlkopf, das Böse, zu vernichten. Dieser Prozess geschieht allmählich. Seine Symptome sind die Stimmen. Sie drängen, ungeduldig, fordern Aktion, erteilen Ratschlag, sprechen leise, brüllen, drücken. Aus allen Reihen. Man brauchte nur den Zauber zu vollbringen, diese privaten Indizien gleichzeitig und insgesamt zu hören, dann könnte man die Augen zumachen und schaute dennoch in ein offenes Fenster. Mitten in das Publikum. Nur noch dort leuchtet der Ring. Sag mal, so möchte ich meinen Urlaub verbringen, wie ihr denen da. Los, bisschen ran hier. Ja. Ja. Und jetzt klappt zu. Pass auf, der packt an Bein. Lass ihm die Hose an. Ja, Der hat doch Ohren, fass doch an, Mensch. Ja, so geht's doch nicht. Ja, und? Ah, Knie hoch, Knie hoch. Beiß ihm doch, beiß ihm doch. Da Scheiße. Mach doch mal einen Knoten da rein in seine ollen Arme, die sind alles schon so lang. Der hat doch Ohren, fass doch an. Ach Gott, ich hätte schon längst die Ohren abgedreht. Der drückt den ja die Gurgel kaputt, Mensch. Jetzt sind Knie ins Kreuz. Pfui! Ach, richtig, klammern! Klammern! Pfui! Pfui! Pfui! Die können kommen! Dicker! Dicki, los, Dicker! Wir haben auf dich gesetzt! Jetzt mach endlich! Ich gewinne! Ja, los, gib Dicker. Ihm Saures! Dicker, mach ihn fertig! Ja, und jetzt ruf mit deinem fetten Arsch da! Mit dem Ruf! Setz da ruf mit deinem dicken Bierarsch da auf seine Brust, Mensch! Setz da ruf! Oh Gott, oh Gott! Wie so ein Habicht! Alter, fieser Möp! Ja, gut, dreh um! Guck mal, der dreht richtig. Ach Gott, der dreht ja richtig. Der dreht dir in die Zehen ab. Dicki, los! Ja, los, Dicker! Los, Dicker! Wisse! Dicker, ran! Beiß ihn doch mal! Mach ihn fertig! Wisse! Ja! Mach Kante, mach Kante. Mach ihm sauer. Mach ihm sauer. Ja. Gib ihm Kante. Jetzt. Zack. Da. Ja. Und zack. Für mich auch ein. Jetzt. Zack. Ja. Zack. Ach, für mich auch ein. Das ist sie. Ganz deutlich. Die Identifikation. Der nächste Schritt, den das Publikum zurücklegt, ist ein Schritt aus sich heraus, das Außer-sich-Geraten, die Aufhebung genormter Verhaltensregeln, aggressive Begeisterung. Beispiel. Junger Mann, Adrette 25, guter schwarzer Anzug, verschwitztes Haar, beschlagene Brille, das Gesicht vor Anstrengung nass. Oh! Immer nur diese Laute. Dabei reckt er sich straff. Winkelt die Arme an, die Hände sind Fäuste. Kinn vorgeschoben, Gesicht hart, verspannt, drohender Blick. Man könnte meinen, ihm sträubten sich auch noch die Haare. Eine Frage bitte. Weshalb sind Sie hierher gegangen? Ganz zufällig, das erste Mal in meinem Leben. Und ich tobe mich mal so aus, ne? Ich habe mich schon lange nicht mehr ausgetobt. Zu Hause darf ich es nicht. Ne? Ich bin verheiratet. Ne? Da muss ich ruhig bleiben. Da darf ich mich nicht so austoben. Zu Hause, wo ich her bin. Ich bin ja nicht aus Berlin hier. Ne? Ich bin in Hildesheim und da muss man sich ja zu Hause benehmen. Ne? Jede Kampfbewegung unterliegt nun einer rabiaten Moral. Sie wird nicht begriffen, sie wird empfunden. Sie geschieht einfach. Ihre Grundsätze? Alles, was der Kahlkopf tut, tut er mir. Und das ist schlecht. Aber alles, was der Blonde tut, tue ich. Und das ist gut. Zweites Beispiel. Ganz hinten, neben der Saaltür, wo es am billigsten ist und dafür zieht, hockt jeden Abend eine Oma. Stammplatz. Der Noppenmantel reicht fast bis an den Boden. Am Kragen von einem Florschal grün verknotet. Hockt, eingehüllt, kleiner alter Uhu, rührt sich kaum. Nur ab und an nimmt sie einen Schluck aus ihrer Limonadenpulle. Kluckert ihn runter, ohne Glas, dann stellt sie die Flasche sorgfältig am Stuhlbein ab, wischt den eingefallenen Mund und aus dem strömt es danach. Ein Gefühlsstenogramm. Grundsatz genau, immer zwischen Empörung und Begeisterung schaukelnd, je nachdem, wer unten liegt. Empörung tief, Begeisterung hoch. So hoch, dass ihr Glückslachen rauschhafte Züge trägt. Oh, guck mal, der, guck mal. Der hat aber eine Kraft, oh. Was? Was Na, man sagt das da oben. Ey! Was ist denn mit denen da oben los? Lass den da locker, du. Der haut mir direkt ins Gesicht drin. Und mit Ellbogen ist das ein. Oh. Ey, du. Du sollst immer so grob sein da oben. Na mehr, jawohl, immer hinein. Immer hin, jawohl. Immer rauf auf den Würsing. Mann, der muss so clean werden, der Klon. Der muss ganz weich werden oben in seinem Kopf. Reiß den Arm aus. Gut. Das war prima. Jawohl, dreh jetzt um die Kohlriegel. Jawohl! Hat er Angst? Ach du, ist jetzt ein Feigling. Hau da jeder drauf auf den Kopf. Hau da jeder auf die Börsing, Mann. Junge. Jawohl, nochmal. Jawohl, noch mehr. Noch mehr, jawohl. Mensch, hau da hinten ran mit deinem Fuß. Es wird ein Dummer. Hast du eben freien Fuß, hau da hinten ran, dann fällt er um. Jawohl, schmeiß ihn rum. So ist gut, prima. Wenn der so hoch kommt, der Weihnachtsmann, fällt ich mal tot machen. Ja, nee, nicht mit ihm, ja. Ende der Runde. Pause. Fällt mir ein Schuh hier. Naja, sehen Sie mal, Fußball interessiert mich ja nicht. Da schreien Sie doch, oh ja, nicht. Was wollen Sie da? Können Sie nicht mal schreien? Hier können Sie aber schreien, wa? Sagen, hauen eben von Würsing oder hauen eben von der Kohlriebe oder sowas, sagt man einmal, wa? Naja, ich gehe gerne her, gerne. Vor allem, ich freue mich, wenn Sie immer zu verlieren und der andere gewinnt, ich gerne sowas. Kann ich anders sagen. Die Vorstufe für den Höhepunkt des Abends ist die Phase der Misshandlung. Leiden muss das Publikum. Mit dem Blonden muss von den Schlägen selbst getroffen werden. Packen muss man sie, hochreißen und auf die Matte knallen. Sie gehören jetzt dorthin. Und wenn sie sich aufbäumen, immer wieder runter. Und nochmal runter. Nochmal. Und jetzt den Unterarm biegen gegen das Gelenk. Eins. So, nun sind sie reif für den Höhepunkt des Abends. Die Entladung, das Freudenfest, Rache und Sieg. Der Blonde zwingt sich hoch, langt mit dem freien Arm zurück, fasst des Kahlkopfs Nacken und zieht. Zieht in den großen Umschwung. Zieht. Nur 3 Minuten später, in der Pause, hat es den blonden Taumel nie gegeben. Eine blonde Partei hat niemals existiert und niemand war je Mitglied. Erregung, Rausch und Ausbruch haben überhaupt nicht stattgefunden. Das muss ein anderes Publikum gewesen sein. Also wir sind nur hergegangen, wir wollten mal den Zirkus hier sehen. Ja, denn es ist ja hier kein Kampf, das ist ja mehr Theater, sage ich immer. Ja, wir lachen ja nur darüber, nicht wahr? Sehe ich das nur als Klonerei an, weiter gar nichts. Ach na ja, aber Schau, ne? Klar, sieht man ja. Zur Belustigung geht man mal her, ne? Dass es eine Show ist, das sieht jeder Kleinste. Das gibt's überhaupt ja nicht, aber die Show ist trotzdem schön. Es ist halt ein Spaß, so wie ins Kino gehen, ja. Ich gehe nicht ins Kino, ist mir zu blöd, ich gehe mal hier hin, ja. Nehme es nicht für voll, die ganzen Kämpfe. Theater kann ich sagen, hab mein Gaudi dran. Viel halte ich davon nicht. Das ist, sagen wir mal, eine Volksbelustigung. Wie soll ich sagen? Ist Fax, für mich ist Fax. Also für mich ist es Fax. Sie stehen im Foyer herum, sitzen. Bier, belegte Brötchen, Wurst mit Senf, Zigaretten. Kauen, schlucken, Lungenzucken, pinkeln. Langeweile. Das ist der geistige Höhepunkt des Abends. Kommt aus der Frage, wie kann man schreien, toben, von einem Vorgang voll ergriffen sein und ihn sofort danach durchschauen und verachten. Quatsch, Theater, Gaudi, Fax, alles Schau. Wie funktioniert der Abend? Catch hat 3 Grundgesetze. 1. Das Publikum versteht vom Ringen nichts. 2. Der Veranstalter der hochwertigen Ringsport serviert, geht pleite. 3. Erst die grobe Schau schafft volle Häuser. Summa? Die Zuschauermasse, die Abend für Abend auf einen Ringkampf starrt, interessiert sich noch nicht einmal für Ringkampf. Sie will, dass in ihrer Klaviatur der Triebe eine bestimmte Taste bedient wird. Sie will, ohne es zu wissen, den Druck auf ihren roten Knopf, den Aggressionstrieb. Na, dann kommt mal. Habt gegessen, habt getrunken, seid gelassen, überlegen. Alles gestellt, alles abgesprochen. Jeder Sieg geschoben. Kein Catcher tut dem Gegner ernsthaft weh. Kommt mal, Wahrheitwisser. Setzt euch wieder hin. Die große Pause ist vorbei. Der Hauptkampf steht bevor. Er zeigt den schlechtesten Ringer der Mannschaft. Alt ist er schon, auch fett. Verbrauchter Scharlatan. Aber er erhält die höchste Gage. Seine Praktiken sind so leicht zu durchschauen. Doch ihr werdet blind sein. Er kann nur noch ein Dutzend Griffe. Doch sie werden euch den Aufruhr in die Hirne tragen. Kann kaum noch springen, kaum noch fallen. Doch seinetwegen werdet ihr morgen wieder Eintritt zahlen. Weil er das Einfachste und das Wichtigste kann. Das, weshalb ihr hier seid. Den Druck auf euren roten Knopf. Braucht ja nur aus der Garderobentür zu treten. Saalhintergrund unbeleuchtet. Braucht nur gerade sichtbar zu werden, nur etwas von seiner Glatze und der schlaffen Zottelbrust, um eure Aggressionen auf sich zu laden. Er wird bezahlt und weiß das selber nicht, als Blitzableiter. Tür auf! Plump, abstoßend, trägt er sein Fett durch den Ring. Zieht Widerwillen an und Feindschaft. Der Erfolgsringer arbeitet als Magnet. Er ringt in Wahrheit gar nicht mit dem Gegner. Er ringt immer mit dem Publikum. So funktioniert der Abend. Wie beim Stierkampf. Die Glatze ist das rote Tuch. Das Aggressionsziel. Das hält er dem schnaubenden Stier da unten hin, dicht vor seine Hörner. Und lässt ihn stoßen. Das Rezept für den gelungenen Abend ist sehr alt. So alt wie der Ringkampf selbst. Ungefähr 6000 Jahre. Es enthält nur drei Bestandteile. Den Schrei, die Missetat und Blut. Schon 4000 vor Christo wurde in Ägypten bis zur Kampfunfähigkeit gerungen. Die Griechen erregte das Pankration, der Allkampf. Beißen, würgen, Faustschläge, Fingerbrechen und das Ausdrücken der Augen erlaubt. Die Römer wollten kein ringerisches Können, sondern Leichen. Und heute löst man das Dilemma, dass die reine Qualität des Sports die Besucherzahlen senkt, dass aber das Gesetz verbietet, bis zur Leiche durchzuringen, mit einem Eierbecher Blut. Gibt's ihn doch! Nein, stopp! Das muss klar gesehen werden. Jeder Ring, auch heute, steht mitten im blutigen Kolosseum. Die Zuschauer in Oberhemd, Jackett und Schlips sind Römer, Griechen, Altägypter. Wir. Jenes Wesen, das aus seiner Tiervergangenheit die Welt betrat, ausgerüstet mit zwei Waffen: Intelligenz und Aggressionstrieb. Und im Zwang der kalten Regel, dass nur der Stärkere überlebt, hat es die Waffen entwickelt, hochgezüchtet und sich seinen Weg durch die Jahrtausende getötet. Bis ins Jetzt. Ah, ja, so ist richtig! Schiedsrichter! Schweinhund! Da schreit es also, jenes Wesen. Frisiert, gewaschen, Schuhe an den Füßen, Schulbildung und Erziehung. Und fletscht wie anno dazumal die Zähne. Ein gelungener Abend. Sanitär, befreiend. Denn je friedlicher das Dasein, Gesetz, Bestimmung, Manieren, Formen, Höflichkeit, das eingeengte Fessel, desto übler der Staub. Denn der uralte Triebapparat ist auch noch da, hat nur einen feinen Anzug an. Das sitzt da drin und muss heraus. Muss. Werden sie es aber nicht mehr los, aggressionsdefizitär, krank nach Entladung, dann steht das Individuum, die Menge, Masse, eine Nation noch wie ganz am Anfang da. Arme leicht abgehoben, Brust aufgepumpt, Kinn nach vorn, Haar gesträubt, im Hirn die uralte rote Wolke. Die Faust aber hält keine hölzerne Keule mehr, sondern brauchte man nur ein ganz kleines Streichholz dran zu halten. Psst. Keinen Krieg. Blitzableiter. Schützenverein. Kegeln. Einmal die Woche im Kriminalfilm morden. In der Beatversammlung kreischen. Fußball. Olympische Spiele. Oder Catch. Sie hörten Catch as Catch Can, eine stereophone Dokumentation. Es sprach Peter Musbacher. Ton Günter Genz, Schnitt Arnhild Kabisch, Assistenz Friedhelm von Peterson. Originalaufnahmen, Manuskript und Regie Peter Leonhard Braun. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Westdeutschen Rundfunk, dem Bayerischen Rundfunk und dem Saarländischen Rundfunk.